world is a better place. Heute noch in einer grausamen Welt, wo jeder für sein Wohl handelt und tut, was ihm gefällt. Ich finde, ab heute kann einfach alles nur besser werden, ja schöner werden momentan, denn wir im Haufen von Scherben, jeder Einzelne kämpft nur noch für sich selbst heute, denkt nur noch an sich und nicht an die anderen Leute. Wie lange soll es nur noch so weitergehen auf dieser Erde, ob ich eine Verbesserung in diesem Leben erleben werde? Langsam, aber sicher kann ich nicht mehr daran glauben, zu sein soll die Lügenpresse uns mal wieder den Verstand rauben. Sie versprechen allen nur das Gute, doch was soll rauskommen? Leere Worte und Taten sollen nach Wahlen ans Licht kommen. Der normale Verbraucher kann sich kaum noch etwas leisten. Ihr müsst mehr für euer Leben tun, soll es dann von oben heißen. Renten werden gesenkt, Geld anderen Ländern geschenkt. Wir können nur hoffen, dass sich das Glück in unsere Richtung lenkt. You make me feel like world is a better place.